Hallöchen, ich bin Karin. Und wer bist du? Ich habe gehört, dass es deinem Eckzahn, dem Ritterzahn unten links, nicht so gut geht. Aber weißt du was? Wenn du magst, können wir mal gemeinsam schauen, wie wir dem Zahn helfen können. Hast du Lust dazu? Also, das ist wundervoll, dass du Lust dazu hast. Und ich sage dir jetzt, dass es auch ganz einfach ist. Das Einzige, was du machen musst, ist dich gemütlich hinlegen oder hinsetzen. Irgendwo hin, wo du dich so richtig wohlfühlst und die Augen zumachst. Und alles andere erzähle ich dir gleich. Also, bis gleich. Hat ja richtig gut geklappt. Super, dann lass uns mal gleich loslegen, würde ich sagen. Okay, du hast die Augen zu. Dann hör mal auf die Musik. Und lass die mal in dir wirken. Diese Musik, verrate ich dir jetzt mal, ist nämlich eine Zaubermusik. Und mit dieser Musik, da kriegt man sowas wie ganz viel Mut und Tapferkeit. Und damit können wir jetzt losziehen zu deinem Zahn, zu dem Eckzahn. Bist du bereit? Okay. Während du dich auf den Weg zu deinem Eckzahn machst, wirst du kleiner und kleiner und kleiner und kleiner, genauso groß wie dein Eckzahn. Denn jetzt kannst du deinem Eckzahn richtig in die Augen blicken. Und jetzt geh mal hin, genau, geh mal ganz nah an ihn ran und sag ihm: Hey, ich habe dich gehört. Ich habe gehört, dass du mich brauchst. Und ich bin da. Ich bin da. Und jetzt bist du nicht mehr alleine und zu zweit sind wir so richtig mutig, denn ich habe nämlich die wunderbare Mutmachmusik mitgebracht. Na, was sagt dein Zahn? Hab ich's dir doch gesagt, der freut sich. Der freut sich und er hat schon die ganze Zeit auf dich gewartet. Also, ihr zwei. Ihr geht jetzt auf eine Abenteuerreise, bei der ihr einfach lernt, ganz einfach lernt, wie mutig ihr seid. Denn ihr beide, ihr seid so richtig mutig. Ihr wisst es nur noch gar nicht. Und genau deshalb geht ihr jetzt auf diese Abenteuerreise. Und ihr wisst ja, die Mutmachmusik ist immer dabei. Und da kann überhaupt nichts passieren. Außer, dass ihr merkt, wie mutig ihr seid. Habt ihr Lust? Okay. Na dann, da kann es ja losgehen, oder? Okay. Und jetzt sprich mir mal die Zauberformel nach. Abracadabra. Simsalabim. Und jetzt öffne dich, du wundervoller Sesam, das Tor der Tore. Hui, und schon geht's auf. Und was habe ich gesagt? Das ist die Reise zur Mut, zur Mutigkeit. Also, worauf wartet ihr? Los geht's. Ganz mutig voranschreiten. Und sei dir gewiss, die Mutmachmusik ist immer dabei. Und die zaubert Zauberkräfte. Und kannst du dir so vorstellen, die Mutmachmusik, die macht sowas wie einen Ballon um euch herum. Das ist nämlich ein Schutzballon. Hast du schon mal einen Ballon angefasst? Dann erinnerst du dich vielleicht auch daran, dass wenn du an den Ballon stupst, der ganz elastisch ist. Genau. Das dotzt so, ne? Hin und her. Und genau so einen Ballon, so eine Hülle, die habt ihr jetzt, ihr beide, um euch herum. Ihr könnt mit diesem Ballon weiterhin auf die Reise gehen. Ihr könnt laufen, ihr könnt euch bewegen, ihr könnt hüpfen, ihr könnt springen, ihr könnt alles machen, ihr könnt durchgucken. Alles. Ihr könnt auch fliegen, wenn ihr das wollt. Das ist sozusagen ein Zauberballon. Und wenn auf eurer Abenteuerreise euch etwas in den Weg kommt, na, dann sagst du einfach Ballon hoch, Ballon in die Luft, Ballon hüpf, Ballon springen, Ballon dreh dich, Ballon roll, Ballon sei so schnell wie der Wind. Alles kannst du mit deinem Ballon machen. Und außerdem ist der Ballon nämlich ganz elastisch und alles, was euch in den Weg kommt, das kann gar nicht diese elastische Hülle zerstören. Das prallt einfach an der Hülle ab. Ist das nicht toll, so einen wundervollen Zauberballon um sich rum zu haben? Genau. Und jetzt weißt du auch, dass gar nichts euch in den Weg kommen kann. Denn ihr beide, ihr habt den Zauberballon. Und jetzt schau mal. Hui, hast du das gesehen? Da kam gerade eine Eule angeflogen. Hui. Die ist, glaube ich, neugierig, wer da kommt mit so einem Zauberballon. Das hat die Eule noch nie gesehen. Aber du weißt ja, mit deinem Zauberballon kann euch gar nichts passieren. Da kann sogar der piekigste Schnabel eines Vogels oder einer Eule überhaupt nichts kaputt machen. Die prallt einfach an dem Ballon ab. Also, weiter geht's. Und wenn du meinst, du müsstest ja schneller als der Wind fliegen, dann musst du das nur deinem Ballon sagen. Und jetzt schau mal, was du damit alles machen kannst. Boah, hast du das gesehen? Da ist ein Wasserfall. Und wenn du jetzt mal testen möchtest, ob du so richtig mutig bist und vielleicht mal ausprobieren willst, einen Wasserfall runterzuspringen, dann mach das doch. Du weißt ja, mit deinem Zauberballon um euch rum kann gar nichts passieren. Denn der Zauberballon ist nämlich auch gleichzeitig wie eine Rettungsweste. Ihr könnt gar nicht untergehen mit dem Zauberballon. Also, willst du es ausprobieren? Wow, du bist echt toll. Ich bin richtig, richtig stolz auf dich. So mutig. So mutig. Das ist einfach wundervoll. Und weißt du, was noch viel wundervoller ist? Ist, dass dadurch, dass du so mutig bist und so cool, kriegt dein Zahn auch richtig viel Mut. Merkst du gerade, was du machst? Du machst deinem Zahn Mut, weil du mutig bist. Ich finde das richtig toll. Schau mal da drüben. Schau mal, da ist ein Bär am Ufer. Bist du schon einmal ganz nah an einen Bär rangegangen? Nee. Och, wenn du willst, kannst du es ja mal ausprobieren jetzt. Du hast ja den Zauberballon um dich rum. Und du weißt ja genau, dass diese wunderbare Zauberballonhülle den Bären immer auf der nötigen Distanz hält. Aber trotzdem kannst du ihm nah genug kommen, um ihn mal vielleicht zu berühren. Mal das Fell zu berühren und zu streicheln. Na, wenn du Lust hast, probier es doch einfach mal aus. Weißt du was? Ich weiß gar nicht, wie stolz ich noch werden kann. Also, du bist also sowas von mutig und neugierig und du lernst so viel. Ich bin so richtig stolz auf dich. Und weißt du was? Guck mal, vor dir. Hast du es gesehen? Der magische Aufzug ist schon da. Und weißt du, was das bedeutet? Wenn der magische Aufzug da ist, dann heißt es, du hast deine Aufgabe erfüllt. Und so schnell, das ist ja Wahnsinn. Also es gibt ja kaum ein Kind, das schneller lernt als du und schneller seine Aufgaben erfüllt. Und weil du das so toll machst, hast du gleichzeitig, nämlich deinem Zahn, ganz viel Mut gemacht. Siehst du, so einfach kann es gehen. Und jetzt, guck mal, der Knopf, der blinkt schon ganz wild, der will, dass du darauf drückst. Also drück mal drauf. Zack. Schnell wie der Wind, seid ihr wieder oben. Na dann. Das habt ihr echt toll gemacht. Dann begleite mal deinen Zahn wieder an seinen Platz. Und dann sag ihm bitte, dass er ab jetzt immer weiß, dass er dich nur rufen braucht, wenn er mal wieder auf so eine Mutmachreise gehen will mit dir. Und jetzt hat der Zahn so viel Mut gesammelt. Das ist so viel Mut, der läuft ja schon fast über der Mut, dass er jetzt so ein richtig, richtig mutiger Ritter sein kann. Genau das, was er braucht. Super habt ihr das gemacht. Jetzt verabschiede dich von deinem Zahn. Und dann atmest du einmal richtig tief ein und aus. Und schon bist du wieder genau da, wo du losgegangen bist, vorhin, bevor du zu deinem Zahn gekommen bist. Schön hast du das gemacht, ganz toll. Und wenn du willst, kannst du ja noch ein bisschen Mutmachmusik hören, aber vielleicht hast du ja auch schon genug davon und das ist auch gut. Also, bis zum nächsten Mal vielleicht. Tschüss.